Ja, ich möchte jetzt eine kurze Zusammenfassung von diesem tiefen Vortrag vorlesen. Hellenismus und Christentum in Schopenhauer, das ist das Thema von diesem Vortrag. Schopenhauer bricht mit einer klassizistischen Auslegung der griechischen Welt und legt die pessimistischen Elemente, die sich darin befinden, an den Tag. Aber während Nietzsche versuchte, in der Geburt der Tragödie eine griechische Antwort auf den Pessimismus zu finden, eine Antwort, die sich von der Antwort der östlichen Welt unterscheidete, hebt im Gegenteil Schopenhauer die Übereinstimmung gewisser Auffassungen in den zwei Kulturen und den möglichen Einfluss des Ostens auf Griechenland hervor. Nun, in der Tragödie, in der präsokratischen Philosophie, vor allem aber in Platon, taucht nach seiner Meinung eine Lebensauffassung auf, die aus dem Bewusstsein der tiefen Wurzeln des Bösen und aus der Unterstreichung des Strebens nach einem transzendenten Heil besteht. Dieselbe Anschauung erkennt er auch im Christentum, im Brahmanismus und im Buddhismus. Wenn man den handschriftlichen Nachlass Schopenhauers betrachtet, sieht man, wie er die Grundintuitionen seiner Philosophie durch die Erarbeitung einiger wichtigen Intuitionen erreicht, die er von Platon und Kant gewinnt. Ich denke hier vor allem an die Intuition des Dualismus zwischen einem empirisch-rationalen Bewusstsein und einem besseren Bewusstsein. Solcher Dualismus verwandelt sich dann in den Dualismus zwischen dem Willen zum Leben und der Noluntas. Zunächst erarbeitet Schopenhauer die Darstellung seiner Intuitionen, indem er auf die christliche Tradition zurückgreift. Erst später zieht er das östliche Denken in Betracht. Aufgrund eines metaphysischen Rationalismus, welcher die Religion als Volksmetaphysik betrachtet, interpretiert Schopenhauer das Christentum im gnostischen Sinne. Er verkennt aber den gesichtlichen Charakter, damit auch die einmalige und unabwendbare Natur der Sünde und der Erlösung und macht die Figur Christi zu einem gnostischen Vorbild. Zweifellos ist der Höhepunkt der Religion nach Schopenhauer die Mystik als religiöse Lebensform, welche sich in ihrer Reinheit jenseits der Mythen und der Riten durchsetzt. Diese beeinträchtigen gewisserweise alle großen religiösen Traditionen. Eine solche Wiederbehauptung der Mystik im Horizont eines religiösen Rationalismus, welcher jede positive Offenbarung ablehnt, die unmittelbar als mythisch empfunden wird, verleiht seinem religiösen Denken die so häufig aufgezeigte Zweideutigkeit. Diese Zweideutigkeit kann entweder durch die Kritik des metaphysischen Rationalismus oder durch das Aufgeben der religiösen Instanz überwunden werden. Der zweite Weg ist der von Nietzsche beschrittene, dessen Philosophie nach einem gewissen Gesichtspunkt durch die Bestrebung bestimmt zu sein scheint, alle religiösen Aspekte auszuschließen, die in Schopenhauers Philosophie gegenwärtig sind, einschließlich des Pessimismus, weil diese noch religiöse Haltung ist. Der erste Weg würde zu Kierkegaard hinführen, der die Kritik des metaphysischen Rationalismus zum Mittelpunkt seines Denkens gemacht hat. Dieser Weg würde auch eine mögliche neue Relevanz Kierkegaards als Kritiker einer nicht problematisierten Voraussetzung behaupten, welche ebenfalls zur Ausprägung der Philosophie Nietzsches beiträgt, das heißt die Voraussetzung des metaphysischen Rationalismus. Was das Problem von der Bedeutung der schopenhauerischen Interpretation des Christentums anbetrifft, so hat sich Schopenhauer das Christentum in seiner religiösen Dimension angeeignet, während er seinen wesentlichen Zug als Offenbarung nicht in Betracht zieht oder besser ablehnt. Zum Schluss, man muss sich allerdings fragen, ob man heute nicht zu weit gegangen ist in der Verneinung oder Vernachlässigung dieser Dimension, wodurch unsere Lebensweise gelitten hat und unsere Interpretation des Christentums selbst sich im negativen Sinn geändert hatte. Schopenhauer kann mit seiner Betonung der Interpretation des Christentums vielleicht zu einer Verbesserung des heutigen religiösen Denkens, auch des christlichen, führen. Nein, nein, nicht. Nein, nein.